Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labazin. Heute haben wir uns einen Spezialisten eingeladen. Wir wollten erst einen religiösen Geistlichen einladen und dachten uns, nee, die vergreifen sich nur an kleinen Kindern. Also sind wir eine Etage tiefer gegangen und haben uns gedacht, naja, was gibt's denn in der Schule, wenn man keiner Religion folgt? Da gibt's Ethikunterricht. Also haben wir uns einen diplomierten Ethiker gesucht, der uns einfach mal einen Einblick gibt in die ganze Geschichte mit Pfingsten. Grüß Gott, Pastor Zeilenende. Grüß Gott. Und wo ist jetzt unser Gast? Du verkörperst beide. Oh Gott, ich bin Host und Gast. Ach du Scheiße. Krieg ich dann auch doppeltes Gehalt? Das mit Oh Gott, hast du richtig bestanden? Nein, das ist ja das Schöne daran. Du kannst ja sogar noch was Drittes verkörpern. Du bist dann quasi die Dreifaltigkeit. Das ist wie Gott. Aber, also ehrlich gesagt, das Einzige, was ich falte, ist meine Wäsche. Gut, da bist du auch noch quasi der Wäschefalter. Das ist dann deine Dreifaltigkeit. Ja. Pastor, Ethiker und Wäschefalter. Ist ein Wäschefalter mehr ein Tag- oder ein Nachtfalter? Weiß ich nicht, wann machst du das? Das musst du doch wissen. Also, ich meine jetzt so allgemein gesprochen, nicht so im Sonderfall. Also, ich bin hier nicht als Chefentomologe eingestellt. Das kannst du machen. Okay. Lass uns über Pfingsten reden, weil ich musste die Tage feststellen, es ist so herrlich. Ich stand an einem Teich. In diesem Teich schwammen Fische. Ja. Und ich sagte meiner Begleitung, na, musst du auch an Karfreitag denken? Achso, ich dachte, du sagtest 10 kleine Fische, die schwammen im See. Nee, und daraufhin guckte mich diese Person etwas irritiert an und ich dachte so, okay. Ah, ja, klar, ist ja Godless Country. Hier hat man ja mit Karfreitag und so diesen Bräuchen eher weniger zu tun. Aber und ich muss jetzt kurz daraufhin habe ich natürlich erklären, ja. Ich wollte kurz intervenieren. Und fragen, ob euer Karfreitagsbrauch, weil Teiche dich daran erinnern, habt ihr da irgendwie der Hexerei verdächtigen Jungfrauen am Karfreitag in den Teich geschmissen, um zu gucken, ob sie wieder auftauchen oder was? Nein, aber normalerweise isst man ja an Karfreitag Fisch. Das. Also außer im Schwäbischen, da isst man Herrgottspscheißerle. Wollte gerade sagen. Also ich hätte natürlich auch zu dieser Person sagen können, na, denke ich auch gerade an Herrgottspscheißerle. Das hätte aber keinen Sinn ergeben, weil weder, was hat es mit Fisch zu tun? Zweitens, Herrgottspscheißerle zum Karfreitag kennt hier keiner. Und dann daraufhin ist mir aufgefallen, dass ganz viele Menschen auch schon Ostern nicht kennen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass die Tage jemand meinte, hier, an dem und dem Tag können wir ja was machen. Und dann sage ich so, nee, da ist doch Feiertag. Also, da ging es um beruflichen Kontext. Und ich so, nee, da ist Feiertag. Ach, und da fiel mir auf, dass die meisten Menschen auch mit diesen ganzen Feiertagen nach Ostern, die da so kommen, nicht arg viel anfangen können. Dabei sind die doch alle so geschickt gelegt, dass die entweder an einem Donnerstag sind, dass man ein langes Wochenende hat, oder sie liegen gleich an einem Montag. Also bitteschön, ja. In was für einer Welt leben wir mittlerweile, dass Angestellte und ArbeiterInnen die Feiertage nicht mehr kennen? Na, man muss erstens dazu sagen, es ist ja nicht mehr so, dass es drei Feiertage sind, wie du jetzt denkst. Das ist so, Fronleichnam, Himmelfahrt und Pfingsten. Was ist der vierte kirchliche Feiertag in dem Kontext? Freundschaft. Marxismus ist das Opium des Volkes. Du meinst den Mai-Feiertag? Ich meine den Tag der Arbeit. Den internationalen Arbeiterkampftag. Ja, aber der hat ja nichts mit Pfingsten zu tun. Ja, aber der ist ein wichtiger religiöser Feiertag. Das ist, als Karl Marx von den Toten wieder auferstanden ist. Okay, gut. Dann nehmen wir den auch noch. Aber der ist ja religionsunabhängig zum einen und zum anderen vor allem nicht so donnerstags, montags fixiert wie die anderen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Na, der Maifeiertag fällt jetzt in der Regel nicht zwingend auf einen Donnerstag oder einen Montag. Da sind noch 5 andere Tage, auf denen er auffallen kann. Das stimmt. Ich meinte das jetzt in Bezug auf das Religionsthema. Ach so, ja, gut. Aber wir reden heute nicht über den 1. Mai. Der ist, wenn diese Folge erscheint, schon längst vorbei. Ja. Wir reden über Pfingsten. So. Ja, wo kommt denn das Wort Pfingsten überhaupt her? Und warum spricht man so bescheuert aus Pfingsten? Achso, nur kurz, Fronleichnam ist nicht überall Feiertag. Himmelfahrt, ja, soweit ich weiß. Pfingstmontag auch, aber Fronleichnam, nein. Ja, und die Tatsache, dass es Pfingstferien gibt, die mehrere Wochen dauern, ist auch nicht überall verbreitet. Ja. Aber gut. Aber was ist Pfingsten? Was ist denn an der Aussprache von Pfingsten so komisch? Ich meine, das ist hochsprachlich doch einfach korrekt. Ist ja nichts komisch dran. Ja, aber viele sagen ja Pfingsten. Ja, die haben alle einen Sprachfehler. Die sagen ja auch nicht Pforzheim, oder? Die einen sagen so, die anderen sagen Pforzheim. Aber was ist denn Pfingsten? Ein Feiertag. Pfingsten ist der 50. Tag. Das ist doch die Nummer mit, doch Pfingsten ist doch die Heilig-Geist-Nummer, oder? Wo doch plötzlich alle in Zungen sprechen. Genau. Wir können es ja mal herleiten. Also Jesus gondelte so 40 Tage in der Wüste rum. Ja. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Kam wieder, hat sich einen Esel geschnappt, ist in Jerusalem einmarschiert. Dinge, die sich die Hamas wünschen würden. Ja. Hätten sie nur einen Esel. Ja. Hat in dem Garten da rumgesessen. Ganz kurz. Das war am Palmsonntag. Da werden deswegen ja auch diese Palmkätzchen quasi verbrannt. Und mit dieser Asche wird dann gesalbt irgendwie, wenn ich es richtig weiß. So. Woche drauf, Donnerstag, in der Woche dann, Donnerstag, an dem Wochenende war irgendwie noch Bergpredigt auch, wenn ich es richtig weiß, oder? Nee, Bergpredigt unabhängig davon. Okay, in der Woche rumgequendert, dann Donnerstagabend hier großes Essen mit Brot und Wein. Mhm. Wo dann der größte Magic Trick mit Blut und Fleisch quasi draus wurde. Mhm. Also er hat erst aus Wasser Wein gemacht und aus Wein hat er Blut gemacht. Dass man dann nicht aus Wasser Blut macht. Naja. Ja, aber das mit dem Wasser zu Wein hat er schon früher gemacht. Er hat halt einen neuen Trick gelernt. Okay. Gut. Dann. Das war der Grund. In der Nacht. Genau, dann in der Nacht noch im Garten. Geschnappt worden? Ja, genau, da hat er ja im Garten gechillt und wir alle wissen, was der im Garten da so getrieben hat. Es hat zwar. Ja, rumgeknutscht hat er mit dem Judas. Ja, es hat aber. Also, die eigentliche Geschichte ist ja, es hat 2000 Jahre lang gedauert, bis dann in Deutschland das legalisiert worden ist, was Jesus da getan hat. Gut, unterm Ölberg. Genau. Im Garten Gethsemane, ne? Ja, irgendwie so. Irgendwas mit G. Gut. Das ist schon faszinierend. 2 Atheisten. gut. Dann ans Kreuz genagelt worden. Dann abgenommen worden. Noch gepiekst worden mit einer Lanze. Getränkt worden. Das war aber vor dem Sterben. Wollen. Und dann ist er schön gefaltet worden. Ja. Das macht man ja, wenn man abgenommen wird. Genau, und dann hat man ihn in eine Höhle gebracht, einen Stein davor gerollt und dann hat er Siegfried und Roy gespielt in der Nacht. Und am dritten Tag haben sie mal reingeschaut, warum auch immer. Kein Mensch weiß warum. Wahrscheinlich war der Stein weg oder sowas. Und er war dann irgendwo in einer Hotellobby und hat da Klavier gespielt. Mhm. Also Steinway. Herr im Himmel. Ja, du siehst schon. Und er ist dann durch die Gegend gechillt, hat dann seine Jungs irgendwann mal wieder getroffen auf dem Weg nach Emaus. Daraufhin haben die irgendwann nicht alles glauben wollen. Daraufhin hat er dann gesagt, Leute, ich bin's wirklich. Dann hat einer gesagt, zeig mal Wunden. Mhm. Zeig mal Narben. Ja. Daraufhin hat, das war Thomas übrigens, der mit, zeig mal Narbe. Ja, und der durfte dann sein Patschepfötchen in die Wunde reinlegen. Und in meiner kindlichen Fantasie, also es gibt ja diese, ich glaube, es wird auch meistens so dargestellt, dass es diese Lanzenwunde an der Seite ist, dass er da tatsächlich so reinfasst, wie wir heutzutage so in den Hoodie. Das war immer so meine kindliche Vorstellung, wie Thomas in die Wunde gefasst hat, dass der quasi so im Bauchraum von Jesus. Oh, da ist ja der Blinddarm noch drin. Es muss Jesus sein. Vorhaut ist ab, aber Blinddarm ist noch da. So, schön. Wir stellen fest, der Blinddarm ist noch da. Und ich wette, es gibt irgendwo eine Reliquie, der Blinddarm von Jesus. Es wird mich nicht wundern. Und wahrscheinlich liegt es in Darmstadt. Ah. Okay, schön. Aber du wolltest die Geschichte weitererzählen, Herr Oberpastor aus Sipsedi. Ja, ich bitte darum, richtig angesprochen zu werden. Ich bin immerhin Päpstin. Ja, aber diskordianischer Päpstin und in der Funktion haben wir dich hier nicht eingeladen. Ach so, okay, gut. Diskordianische Päpstin, bitte. Nicht diskordianischer Päpstin. Meine Pronomen bitte schon richtig. Fick die Pronomen. Hat mir nicht mal irgendwann geklärt, Pronomen sind ich und mehr. Also, dann hat er mit seinen Jungs noch ein bisschen rumgechillt und hat irgendwie gesagt, Leute, das bringt hier alles nichts. Ich habe keine Ahnung, was seine Jünger wollten von ihm. Die wollten wahrscheinlich einfach nur mit ihm rumkuscheln. Und er hat irgendwie gesagt, Leute, das ist mir alles hier eine Nummer zu schwul. Wenn ich schon rumkuschel, dann mit mir selber. Dann sitze ich nämlich zu Rechten von mir selber. Und ich schicke euch aber nochmal so ein bisschen einen Aushilfs-Jesus. So ein bisschen Geist. Und daraufhin hat er gesagt, donnerstags, Leute, ich bin da mal. Dann haben die Jungs 10 Tage rumgesessen und dann auf einmal haben sie so beim Wein sich gedacht, boah, irgendwie alles so laut hier. Und daraufhin kamen Feuerzungen aus dem Himmel und die laberten auf einmal alle in unterschiedlichen Sprachen. Wie ich mir das vorstellen muss, ist ja tatsächlich auch noch nicht so ganz geklärt. Also da es wird laut, was auch immer zu hören ist. Und auf einmal tauchen dann Feuerzungen auf dem Himmel auf und fallen über die Jünger her. Genau. Und sie sprechen dann in fremden Zungen. Mhm. Dafür hätte doch aber erstmal jeder was sagen müssen. Was? Naja, damit du merkst, welche Sprachen du kannst, musst du ja erstmal dann losreden. Ja. Und wenn da einer saß, der eigentlich die ganze Zeit nichts gesagt hat, also es gab ja so einige Jünger, die haben in der ganzen Bibelgeschichte eigentlich gar nicht so viel gesagt. Mhm. Und der muss ja dann erstmal was sagen in dem Augenblick. Das heißt, auf Deutsch, steht da in dieser Pfingst-Originalgeschichte im Origin quasi so, dass die alle was sagen? Ich habe keine Privet. Ahnung. Privet. Bonjour! Ich glaube, Französisch gab es damals hat, noch nicht. Naja, einer von denen muss auf jeden Fall. Keiner von denen konnte auf jeden Fall Englisch, das ist klar. Weil England wurde zwar, aber das war ja damals noch anders unterwegs. Und für Amerika, um Amerika hat sich ja Jesus selbst wieder gekümmert. Mhm. Da hat er ja nochmal ein Revival gefeiert. Ja, da hat er den guten Joe Smith nochmal besucht. Genau, das war Englisch musste er, hat er selber abgedeckt quasi. Gut, und dann sind die Jungs losgezogen und haben sich gedacht, boah, jetzt, also so wirklich. Jetzt muss ich mir ein paar Fragen stellen. Erstens, die saßen da also in der Kneipe. Ja. Dann wird's laut, dann kommen Feuerzungen und dann labern die los. Ja. Erstens, was genau an auf dir werde ich meine Kirche erbauen, gehe hinaus in die Welt, hat Petrus nicht verstanden. Weil Petrus sollte ja eigentlich schon längst losgetigert sein. Also Petrus hätte ja eigentlich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr da sein dürfen. Nee, der war doch auf dem Weg nach Emmaus schon. Also er ist also losgelaufen. Nee, also erstens ist... Ich glaube nicht, dass Petrus bei den beiden Jüngern bei Emmaus dabei war. Aber die sind dann ja nicht nach Jerusalem, sondern weiter. Genau, die waren doch alle da. Die ganze Band. Ja, eigentlich hätte aber Petrus doch schon längst losziehen sollen. Also eigentlich hätte er doch quasi... Der sollte ja loslaufen, aber es war ja nicht definiert, wo er hingehen soll. Also im Prinzip war er quasi schon wieder angekommen, oder? Okay. Hätte ich jetzt so gesagt. Also, gehe hinaus in die Welt ist ja, also ist jetzt auch ein weites Feld. Also, als ich zu dir gesagt habe, geh hinaus in die Welt, habe ich eigentlich auch nur gemeint, ja, geh mal, keine Ahnung, vielleicht bis Marbach maximal, aber doch nicht gleich bis in den Osten. Also, niemand hat gesagt, dass du das S-Bahn jetzt von Stuttgart verlassen solltest. Es lag halt nahe. Ja, aber du hättest auch an die nahe gehen können. Das hätte auch noch nahe gelegen, aber ja. Ne, also es ist schon ein dehnbarer Begriff. Geh hinaus in die Welt. Okay. Und es muss ja da Menschen geben, die man missionieren kann. Also erstmal muss man ja erstmal gucken. Okay. Aber du hattest noch mehr Fragen. Ja, wie wurde denn Pfingsten bei euch begangen? Wir hatten frei. Also gab es da irgendwelche Bräuche, Brauchtum? Nee. Nö. Im Ruhrpott, keine Ahnung. In die Kneipe gehen und sich von Feuerzungen... Nee, also das ist ja tatsächlich, also das ist ein Brauch, den gibt es bei uns jede Woche. Dass man in die Kneipe geht und dann im Laufe des Abends sich einbildet, dass andere man Sprachen total toll jede nur erdenkliche Sprache der Welt spricht. Das Irritierende ist, dass man sich umso schlechter versteht. Also einerseits schon, aber nicht mehr so konkret. Das ist mehr dass man so ein einheitliches Gefühl hat quasi am Ende. Ja. Also wenn man dann so am nächsten Morgen fragt, was man so genau geschwätzt hat, dann weiß man das nicht. Außer irgendjemand hat geschummelt und war nicht vom Heiligen Geist erfüllt genug. Ich frage mich gerade, hattet ihr noch irgendwelche anderen? Was für andere? Feiertage. Oder habt ihr irgendwas zu Pfingsten gemacht? Ich meine, vielleicht warst du ja Pfadfinder. Oder in der Jugendarbeit unterwegs. Heiß ich Bolle? Wieso? Naja, es ist doch, Bolle wollte jüngst zu Pfingsten auf eine Reise gehen. Siehste, darauf will ich raus. Habt ihr vielleicht Reisen gemacht? Nee, weil ich komme ja aus NRW. Wir hatten keine Pfingstferien. Also schon, aber das war immer nur ein Tag, nämlich der Dienstag. Okay, aber im Bergischen Land gibt es einen Brauch, lese ich hier. Das ist durchaus möglich. Das Bergische Land ist aber auch groß. Welchen gibt es denn? Das Pfingstsingen. Junge Männer und Männergesangsvereine, wahrscheinlich die aus Westfalen dann, die über den Ruhrpott quasi rüberhüpfen einmal, also über die Kohlegrube einmal rüberhüpfen. Ja. Junge Männer und Männergesangsvereine aus Westfalen, Ostwestfalen vor allem, ziehen von Haus zu Haus und entbieten den Pfingstgruß. Okay. Das ist auf Deutsch, wahrscheinlich, ich stelle mir das gerade so lustig vor, die gehen Samstagabends in die Kneipe, sprechen dann auf einmal ganz andere Sprachen und singen dann auf einmal auch in ganz vielen Sprachen. Und das ist quasi so, wie der ESC im Bergischen gepflegt wird. Ja. Man singt in verschiedenen Sprachen Lieder. Das ist doch schön. Ja, aber nee, das war bei uns tatsächlich nicht verbreitet. Okay, und weißt du, was sie sammeln? Brezeln. Sie sammeln Eier, Speck und sonstige Gaben. Eier und Speck, perfekt für was? Carbonara. Das heißt, klar, es ist ja Ruhrpott, also ein Köhlergebiet. Dementsprechend sammeln sie quasi Eier und Speck und Nudeln wahrscheinlich für Carbonara. Und dann wird quasi am Pfingstmontag Carbonara gemacht. Das könnte durchaus sein. Vielleicht haben sie auch noch ein paar Coca-Cola dazu sich erbeten. In Thüringen und Sachsen wird übrigens auch das Eierbetteln betrieben. Okay. Jo. Dann, und auf großes Eierbetteln folgt was? Eierwerfen. Das große Eierreiern. Nein, das große Eierreiern. In Bayern, im Bayerischen Wald, wird das Wasservogelsingen gepflegt. Und in der Pfalz ebenfalls. Okay, verrückt. Das heißt, oder? Nein, die in der Pfalz Lieder ziehen in einigen Enten Orten... Oder was? Weiß ich nicht, Wasservogelsingen. Vielleicht auch über Schwäne? Zogen eins. In der Pfalz ziehen in einigen Orten Kinder als Pfingstquark mit geschmückten Handwagen durchs Dorf und bekommen für ihr Ständchen ebenfalls Eierspeck oder Geld. Mhm. Okay, also. Gut, Geld ist wichtig, weil zur Carbonara dann natürlich ein Bierchen. Also bei den Kindern natürlich ein Malzbier ohne Alkohol, bei den Herren. Mhm. Wieder Männergesangsvereinmäßig. Ich stelle mir vor, was machen denn Frauen dann zu Pfingsten? Also von Frauen ist ja in der ganzen Pfingstgeschichte nicht die Rede, weil da saßen ja auch nur die Jünger beisammen. Also Maria Magdalena war ja da längst schon wieder in einem anderen Bordell unterwegs wahrscheinlich. Was interessant ist, weil sonst Frauen ja immer so als das redselige Geschlecht gelten, ne? Also, dass da nicht die Zungen über sie gekommen sind, bis heute unverständlich. Ja gut, die waren weniger als Reisende unterwegs, außer als Wanderhuren, und denen hat ja keiner geglaubt. Wobei, ich stelle mir eigentlich lustig vor, wenn du da quasi so die ganzen Prostituierten von Dorf zu Dorf und dann sogar bis Rom ziehen, als Geschwätziges nimmst. Immer noch sinnvoller als Gladiatoren, die sind relativ schnell, gehen relativ schnell drauf. Mhm. Oder so Wagenlenker hatten auch nicht unbedingt ein langes Leben. Mhm. Ja. Gibt's noch weitere? Und dann, ja klar, lass uns über Brauchtum reden. In vielen Regionen gibt es Pfingstenbrauchtum, das dem Mai-Brauchtum im Rheinland ähnelt. Also Mai, Rheinland ist ja deine Ecke da? Ja, es ist in der Regel, dass man einen Maibaum stellt und Mai singen macht und den Maibaum klaut und das reicht eigentlich schon. Genau, also, und zwar, genau. Oder Elemente eines Hirtenfests zum Weideauftrieb des Viehs umfasst. Dazu gehören zum Beispiel das Maibaumpflanzen in der Lüneburger Heide, in Oelde, der Pfingstkranz oder in Mecklenburg, das Schmücken des Pfingstochsen. Mhm. Ja. Ja. Oder in Frankfurt am Main, der Wäldchestag. Wahrscheinlich Frankfurt, da geht man mal raus ins Waldstadion und guckt nochmal nach. In Halle an der Saale gibt es zum Beispiel den Knoblauchsmittwoch. Ich finde raus, was das ist, vertrau mir. ich fahre da hin. Das ist S-Bahn-Netz. Das ist S-Bahn-Netz jetzt heute. Moment, man kommt mit der Stuttgarter S-Bahn nicht nach Bad Urach, aber man kommt nach Halle an der Saale. Nein, aber S-Bahn-Netz. Leipzig ist jetzt auch Halle. Ach so. Oder die Geißbock-Versteigerung in Deidesheim. Gut, dass das kein Kölner Brauch ist. Oder die Pfingstkirmes. Hennes der 57. Oder die Pfingstkirmes in Menden. Ja. Mancherorts wird das Birkenstecken praktiziert, wo sich in der Pfingstnacht Junggesellen aufmachen, um ihrer Liebsten eine Birke an die Hauswand zu stellen. Ja, das ist ein... Ich kann das nur gut finden, weil Birken kann man gerne radikal wegholzen. Ja, das ist tatsächlich, das ist so der klassische rheinische Mai-Brauch. Aha. Also man, da steht dann an der Hauswand auf einmal Birken vor der Tür. Ja, das wird halt, also in der Regel ganz im Extrem ist, dass normalerweise Vereine ihren Maibaum hinstellen. Und der dann die ganze Nacht bewacht werden muss und dann versuchen andere das zu klauen. Und der Witz ist dann, dass tatsächlich die Maie versucht wird zu klauen und dann kommt ein Schild dran, so ein Herzschild gerne mit Namen drauf und es wird dann der Holden, die man erobern möchte, unters Fenster gestellt. Ist das sinnvoll? Kommt drauf an, ob sie eine Birkenallergie hat oder nicht. Machen das Homosexuelle in Köln auch? In Köln gibt's relativ wenig Birken. Aber relativ viele Homosexuelle. Das ist richtig. Aber wir haben sowas nicht nötig, wir haben dafür eine App. Okay. Die nächste Frage, und jetzt vielleicht kommt da jetzt der Historiker vielleicht noch raus. Dann haben wir die Dreifaltigkeit auf vier hochgesteigert. Wie verhält es sich eigentlich mit der Logik dahinter? Oh Gott. Brennholz wird doch eigentlich eher für den Winter gebraucht. Wenn jetzt also Mai ist, dann ist doch das Brennholz eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so richtig nötig, weil jetzt kommt ja dann der Frühling und der Mai und der Sommer vor allem. Und dann ist ja quasi der Winter vorbei. Das Brennholz wird jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht. Oder steckt da die geheime Hoffnung dahinter, dass man mit dem Brennholz den Ofen anwirft, um dann was zu kochen? Oder vielleicht ist das schon das Holz, das für die Grillsaison benutzt wird? Wie ist da die Lage? Das Holz muss ja trocknen, damit es anständig brennt. Und da hast du es halt einfacher, wenn du es erst spaltest und dann über den Sommer übertrocknen lässt. Aha. Außerdem musst du ja Brot backen zwischendurch. Dafür braucht man ganzjährig Holz. Wusstest du, dass es in Schweden den Pfingstmontag nicht mehr als Feiertag gibt? Nein. Warum? 2005 wurde er abgeschafft. Stattdessen wurde der 6. Juni zum schwedischen Nationalfeiertag, der jetzt auch gesetzlich und arbeitsfrei ist. Also den schwedischen Nationalfeiertag gab es schon, aber der war kein gesetzlicher arbeitsfreier Feiertag. Jetzt ist es. Das heißt auf Deutsch, man hat einen kirchlichen Feiertag geopfert und dafür einen staatlichen Feiertag gemacht. Und ich bin ganz ernsthaft ein Riesenfan davon. Weißt du warum? Dann kann keine Religionsgemeinschaft rumweinen, dass sie benachteiligt wird. Exakt. Das ist das eine. Und das zweite ist, stell dir mal vor, die FDP schafft den Tag der Freiheit ab. Oder macht den Tag der Freiheit zum Arbeitstag, anstatt zum Feiertag, zum arbeitsfreien Feiertag. Stell dir das mal vor. Ich finde, wir brauchen mehr staatliche Feiertage, weniger kirchliche. An diesen Spökes glaubt auch eh keine Sau mehr. Und ganz ernsthaft, die meisten Leute, die nichts mit Kirche am Hut haben, wissen sowieso nicht, warum sie da frei haben. Sie wissen nur, dass sie frei haben. Und die Leute, die in der Kirche sind, die wissen es meistens auch nicht. Zumindest bei Pfingsten ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir so viele staatliche Anlässe für Feierei zusammenkriegen. Okay, spontane Top 5. Welche Feiereien? Du fängst an. 3. Oktober? Nein. Tag der Deutschen Einheit, den haben wir ja schon. Also, okay. Komm, nennen wir mal fünf gute Gründe, warum Deutscher Feiertag. Keine Ahnung, Ernst Thälmanns Geburtstag? Tag der Verfassung. Wann machst du den? Am 9. Mai. Warum? Oder halt immer an einem Montag nach dem 9. Mai im Zweifel. Also es muss ja auch mit irgendwas, also ich finde, dann brauchst du ja auch schon den Anlass, also das Datum. 9. Mai, Grundgesetz. Oder? War das nicht da? Also. So, Grundgesetz, Tag der Deutschen Verfassung, Tag der Freiheit. Warum? Einigkeit und Recht und Freiheit. Es gibt einen Tag der Deutschen Einheit. Ja. Also muss es auch einen Tag des deutschen Rechts geben. Keine Ahnung. Naja, Verfassung ist dann Recht. Dann nimmst du den 9. Mai und dann machst du noch einen Tag der Freiheit. Keine Ahnung, den 1. Juli? Ja, aber das wird der Tag sein, wo die ganzen FDP-Dullis Freiheit gröhlend mit 200 durch die Innenstadt kacheln, weil es ja Freiheit. Ja gut, das ist so eine Art Purge Light. Also ja, ich möchte aber nicht bei The Purge sterben, danke. Naja, es gibt doch auch diesen Karfreitag. Kennst du den Brauch? Ja. Wo sich diese ganzen Tuning-Dullis treffen am Karfreitag? Ja, ich kenne davon, weil Motorworld. Hä? Böbling ist das ein schlechter Film mit Kevin Costner? Ah, okay, ich dachte gerade, das ist ein schlechter Film mit Kevin Costner, den ich verpasst habe. Nein. Motorworld. Nach Der mit dem Wolf tanzt und Waterworld kommt jetzt Motorworld. Ja. Ich bin mit dem Konzept vertraut. Ja, gut. Ich stoße gerade übrigens drauf. In Frankfurt am Main war bis in die 1990er Jahre der Welchestag ein Volksfest am Nachmittag des Pfingstdienstags, ein arbeitsfreier Tag. Mhm. Auch andernorts erhielt es gab bis 1960 sogar Dienstag noch arbeitsfrei. In mehreren deutschen Bundesländern ist bis heute der Pfingstdienstag ein Feiertag in den Schulen. Ja. Also im Grunde die Lehrer dieses faule Pack. Ja, das sei ja Pfingstferien in NRW ein Tag, der Dienstag. Ist wahrscheinlich so ein Kirmesding dann auch, ne? Aha! Hier übrigens die FDP. Mutterland der FDP in Deutschland ist Baden-Württemberg. Baden-Württemberg wurde Ende 1994, anstatt wie bundesweit den Buß- und Bettag im nachfolgenden Jahr abzuschaffen, zunächst erwogen, stattdessen den Pfingstmontag zu streichen. Ja. Ich sag's ja. Im Jahr 2005 forderten die Wirtschaftsverbände in Deutschland seine Abschaffung. Sämtliche im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der FDP sprachen sich jedoch gegen diesen Vorschlag aus. Ebenso wie die Kirchen und Gewerkschaften. Ich bin immer noch dafür, dass man sagt, Tag der Freiheit. Und daraus macht man einen arbeitsfreien Tag. Schafft den Pfingstmontag ab, macht den Tag der Freiheit. Da kann selbst die FDP nichts dagegen tun. Dann können wir, keine Ahnung, was... Wir sind mit Top 3. Also wir haben Tag des deutschen Rechts, Tag der deutschen Freiheit. Wir brauchen noch 3 Feiertage, genau. 3 fehlen noch. Ich Komm, bin darauf. Schaffen wir. Veteran. Echt jetzt? Ja. Oder für Zivis, Tag der Windel. Müssen wir Zivis erst. Ich habe an der Windel gedient, ich habe mehr Tote in meinem Zivi gesehen wahrscheinlich, als die meisten Bundeswehrsoldaten zu meiner Zeit Tote gesehen haben. Das ist relativ einfach, ja. Ja, siehst du mal. Wirklich. Also, Tag des Dienstes. Dann den Bankenmontag. Mir stellen sich sämtliche Nackenhaare auf. Oder man macht den Weltspartag zum bundesweiten Feiertag, wo alle arbeitsfrei haben, außer Banker. Das ist ja. Dann haben die Leute ja auch noch Zeit, in die Filiale zu kommen. Wo kommen wir denn da hin? Na, wenn es noch eine Filiale gibt, ist doch schön. Dann wissen die Leute wenigstens mal, wo sie hin müssen. Ja, es reicht ja eine. Eine Filiale pro Bank. Dann kommen die Leute weniger dahin. Oh Gott im Himmel. Gott. Ich sehe übrigens gerade. Ist das sehr suspekt mit diesen sogenannten staatlichen Feiertagen? Ich weiß nicht. Irgendwie überzeugt mich das noch nicht so ganz. Ich sehe übrigens gerade im katholischen Italien. In Italien wurde der Pfingstmontag zusammen mit dem Dreikönigstag, dem Josef-Tag, Christi Himmelfahrt, Frohen Leichnam und Peter und Paul, Ringo und alle anderen auch. Keine Ahnung, sowie den 2 Nationalfeiertagen Fest der Republik und Tag der Einheit als gesetzliche Feiertage unter dem Kabinett Andreotti III 1977 abgeschafft. Das war bestimmt ein Sozialdemokrat. Die haben das Fest der Republik und den Tag der Einheit. Natürlich brauchen wir mindestens noch einen vernünftigen deutschen Feiertag. Keine Ahnung, den Deutschlandtag. Oder den, wir erinnern uns an eine tausendjährige Geschichte, die eigentlich 1000 Jahre ging. Keine Ahnung, wann ist 1871 dieser ganze Bums gegründet worden? Mach doch das noch zu einem separaten Feiertag. Oder den Tag des deutschen Volksaufstands am 16. Juni 1953. Den alten Tag der deutschen Einheit. Das wäre doch ein Feiertag. Oder mach doch den Reformationsfeiertag zum Bundesfeiertag. Wenn du schon Kirche willst, dann mach doch einen Kirchenrevoluzzer. Keine Ahnung, Karl Marx seinen Geburtstag. Reformationstag ist ja tatsächlich in manchen Bundesländern Feiertag. Ja eben, aber eben nicht in allen. Daraus könntest du einen bundesweiten Feiertag machen, dafür diesen bescheuerten Allerheiligen killen. Zum Beispiel. Ja, wobei ich finde es ja immer praktischer, Allerheiligen frei zu haben, weil dann kann man Halloween so richtig auf die Kacke hauen. Ja, grundsätzlich praktisch, aber man muss halt Halloween nicht feiern. Ja, aber das ist das schönere Fest, das ist Karneval nur mit gruseligen Kostümen. Man muss das ja auch mal pragmatisch sehen. Keine Ahnung. Ist denn der Pfingstsonntag eigentlich ein Feiertag? Wahrscheinlich schon, oder? Einzig das Land Brandenburg nennt den Pfingstsonntag explizit als Feiertag. Okay. Interessant. Ja, alle anderen haben da irgendwie kein Gesetz für. Ja gut, brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Aber ernsthaft, wir brauchen mehr staatliche Feiertage, dann hast du dieses Religionsgemeinschaftsgeschieße nicht. Können wir nicht einfach mehr kulturelle Feiertage haben? Irgendwie Tag des Bieres? Ja, weniger Staat, mehr Kultur, irgendwie, keine Ahnung, wir könnten die ESC-Woche zur Feierwoche erklären. Ist ja. Ja, oder Rosenmontag. Ich finde es immer noch frech, dass Rosenmontag kein staatlich anerkannter Feiertag ist. Oder du machst den Christopher Straßentag einfach zum gesetzlichen Feiertag. Dann hast du nämlich auch ein Problem nicht, das du jetzt hast. Du musst jetzt beispielsweise, wenn du zum Christopher Street Day gehst, musst du dich ja nicht entscheiden, zu welchem gehe ich, sondern du kannst dir ja alle anschauen. Da ist ja jedes Wochenende irgendein Christopher Straßentag und ja, meistens sogar noch kurz vor Weihnachten wahrscheinlich bald. Das ist total super. Und daran wollen wir nichts ändern. Wieso? Ein bundesweiter Feiertag. Einmal so ein General Move. Ja, aber wenn ich mich durch ganz Deutschland vögeln möchte, gibt's doch keine bessere Gelegenheit als jede Woche ein anderer CSD. Also mal ganz ernsthaft. Du musst die Love sharen und auch die Syphilis. Okay. Was haben wir denn noch für Brauchtümer, die wir feiern können? Ja, den Mai-Feiertag. Den dann notfalls noch so schieben, dass wenn er auf einen Sonntag fällt, dass er montags ist. Das könnte man auch. Ja, das Problem ist, dass die ja dann zum Teil wieder mit kirchlichen Feiertagen verknüpft sind. Also eigentlich ist ja auch Johanni ein wichtiger Feiertag für die Deutschen, weil es der letzte Tag ist, wo man noch Spargel kriegt. Johanni. 24. Juni. Ah. Übrigens, im Osten hier ist es Kleinpfingsten. Das ist das Wochenende nach Pfingsten, an dem im Osten hier in Thüringen und Sachsen nach Eiern gebettelt wird. Okay. Kleinpfingsten. Also noch zur Korrektur. Kleinpfingsten. Bevor wir irgendwelche Leute aus der sächsischen Schweiz hier ankommen und die mal hier auf den Ömmel hauen wollen. Auf den Nüschel. Verrückt. So. Ja, aber komm, hier, noch einen staatlichen Feiertag kriegst du wohl hin. Rosenmontag, Tag des Bieres, Johanni. 1. Oktober. Warum 1. Oktober? Elite-Feiertag. Ja, meinetwegen. Ja, ich beziehe mich jetzt einfach immer darauf, dass wir so am 1. Oktober, so um die 1. Oktober-Zeit unsere erste Folge, glaube ich, veröffentlicht. Ich glaube, aufgenommen sogar früher, aber wurscht, 1. Oktober wäre doch auch schön. Können wir auch Kaisers Geburtstag wieder einführen. Kaisers Geburtstag, wann wäre denn der? Ich weiß nicht, warte. Das Problem ist, dass ich gerade technisch schlecht aufgestellt bin. Welcher Kaiser? Roland Kaiser natürlich. Roland Kaiser, das wäre jetzt gerade die Frage, wo ich wollte ja wissen. Roland Kaiser, 10. Mai. Ja, perfekt, feiern wir Kaisers Geburtstag. Ja. Machen wir zum Feiertag. Das wird wild. Und jeder Deutsche bekommt 7 Fässer Wein. Weißt du eigentlich, wie Roland Kaiser richtig heißt? Nein, und das möchten wir auch eigentlich alle nicht wissen. Das ist aber lustig. Möchtest du es hier auch exklusiv verraten? Also wenn du seinen Vornamen und seinen Nachnamen mit 7 Fässern Weingenuss vorträgst, kommt dabei tatsächlich Roland Kaiser raus. Oder andersrum. Er heißt Ronald Keiler. Ja. aus Ronald Keiler wird Ronald Keiler. Ja, so ist das damals entstanden. So war das früher. Ja, 7 Fässer Wein. In diesem Sinne Santa Maria, sage ich nur. Richtig. So, hast du noch irgendwas zu Pfingsten zu sagen? Außer abschaffen. Nö, ruhig behalten. Ich überlege gerade, ich weiß tatsächlich nicht, was ich dieses Jahr an Pfingsten mache. Wann ist denn Pfingsten dieses Jahr? 10 Tage nach Himmelfahrt. Das ist ein Wochenende nach dem ESC, glaube ich. Warte, das heißt 10 Tage, Himmelfahrt ist der 9. Mai in diesem Jahr, der 16. Mai ist eine Woche später, 17. Okay, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich da mache. Das ist fast schon beruhigend. Ja, wahrscheinlich irgendwie Speck, wir wissen ja auch zu diesem Zeitpunkt nicht, ob wir nicht zwischen der ESC Samstagsfolge und der jetzigen Folge sogar noch eine Bonusfolge mit kurzem Rückblick aufnehmen. Das kann passieren. Also, wenn ihr uns heute hört und eigentlich merkt, boah, die klingen total relaxed, wir sind jetzt vor dem ESC. Wenn wir also in der ESC Bonusfolge kaputt klingen und völlig trunken, dann weil das Zahlenende viel zu viel Prosecco, weil das Zahlenende viel zu viel Prosecco in der Nacht hatte, ja, dann wisst ihr es. Ja. Daran könnte es liegen. Mal gucken. Vielleicht nehmen wir nach dem ESC-Wochenende direkt noch eine Folge auf. Und ihr kriegt sie dann auch natürlich ganz, ganz schnell. Mal schauen, ja. So, und das Zahlende erzählt euch jetzt noch seine schönste Feiertagsgeschichte. Sie muss nichts mit Pfingsten zu tun haben, wäre ja Quatsch, weil am Pfingsten erinnert sich eh kein Mensch. Höchstens ausgenüchtert. Und so viel Vasen war, glaube ich, zu Pfingsten nie, als du in Stuttgart gelebt hast, dementsprechend. Erzähl doch mal noch deine schönste Feiertagsgeschichte. Ich sag schon mal an dieser Stelle Adiosa, Vaya con Diosa und Tschüss. Ach ja, als ich ein kleines Zeilenende war, haben wir ja tatsächlich auch immer Maibaumwache gemacht und das sind eigentlich immer sehr schöne Feiertagserinnerungen gewesen. Wir haben dann abends so Maibaum hingestellt, tagsüber Maibaum hingestellt, abends Zelte aufgebaut, damit irgendjemand immer schlafen konnte, so als wir tatsächlich so 10 bis 14 waren. Und dann gab's Lagerfeuer und Stockbrot und Würstchen. Und das Schlimme war immer nur, dass meine Mutter am 1. Mai Geburtstag hat und ich dementsprechend zur Geburtstagsfeier immer total übernächtigt war und wie so ein Zombie an der Kaffeetafel gesessen habe. In diesem Sinne, macht gut, ciao, ciao, bye, bye.